Kundgabe 1385. Empfangen durch Bertha Dudde am 18. und 19. und 20.04.1940. Stadium des freien Willens, höchste Bedeutung. Der unendliche Raum bedarf unendlicher Schöpfungen. Und eine jede Schöpfung bezeugt das Wirken Gottes. Sie bezeugt seine Allmacht und Weisheit und seinen unaufhörlichen Liebewillen. Und alle Schöpfungen sind belebt, das heißt in ständiger Veränderung begriffen, also in gewisser Tätigkeit, die nie das Verharren im gleichen Stadium zulässt. Nichts ist im Schöpfungswerk Gottes, was nicht in ständiger Höherentwicklung steht, solange es dem göttlichen Willen unterworfen ist. Dies muss zuvor erkannt werden, um so recht die Bedeutung des Stadiums zu fassen, wo der freie Wille das Wesen befähigt, seine Höherentwicklung zu fördern oder auch rückschrittlich zu gestalten. Es muss bedacht werden, dass durch unfassbare Zeiten hindurch immer der Weg nach oben ging, dass die dauernde Veränderung der Schöpfungswerke einen fortschreitenden Werdegang gewährleistete und dass nun nach undenklich langer Zeit der freie Wille des Menschen Anlass sein kann zur höchsten Vollendung, sowohl als auch zum Stillstand oder Rückgang der geistigen Entwicklung. Eine kurze Spanne Zeit nur gibt Gott dem Wesen die Freiheit seines Willens, nach endlos langem Erdengang in gebundenem Willen. Und diese kurze Zeit ist entscheidend für die Ewigkeit. Denn ob auch das Wesen nach dem Erdengang im Jenseits noch die Möglichkeit hat, den Reifegrad zu erlangen, den der Eingang in Lichtsphären voraussetzt. Es wird nie den Grad der Vollkommenheit erreichen, den ein recht genützter Wille auf Erden einträgt. Es ist so außerordentlich bedeutungsvoll, wie der Wille auf Erden genützt wird, ob die Freiheit des Willens, die Gott dem Wesen gibt, zur restlosen Annäherung an Gott genützt wird oder wieder der Materie zustrebt und das Wesen alles das begehrt, was es schon gewissermaßen überwunden hat, durch den Gang, durch alle Schöpfungswerke. Es ist dies ungeheuerlich bedeutungsvoll, denn es ist das Erdenleben als Mensch der Abschluss des undenkliche Zeiten währenden Aufenthaltes des Wesens auf der Erde. Es war jede Entwicklungsstufe ein Schritt näher zur Vollkommenheit. Es hat das Wesen gedient in jeder Form und dadurch immer jenen Reifegrad errungen, der Vorbedingung war zur Belebung der nächsten Form. Nun aber ist ihm mit der letzten Außenform als Mensch eine gewisse Freiheit gegeben, dass er diese Form nützen kann nach eigenem Willen. Es kann der Mensch sowohl weiter zur Höhe streben, als auch den Trieb nach unten in sich nähren. Er wird nicht gehindert werden in seinem Vorhaben. Jedoch ist der Erfolg des rechten wie des verkehrten Strebens so weit auseinandergehend. Es trägt rechtes Anwenden des Willens höchste Glückseligkeit ein. Doch ein verkehrter Wille ebenso tiefsten Niedergang. Und jeder Zustand muss auf sich genommen werden, nach dem Ableben auf Erden. Die Bildungsmöglichkeiten des geistigen Wesens sind zwar auch im Jenseits vorhanden, doch niemals ist ein solcher Glückszustand zu erreichen, wie er dem auf Erden recht strebenden Menschen beim Ableben beschieden ist. Denn es ist die Erde vom ewigen Schöpfer dazu ausersehen worden, willigen Wesen die letzte Vollendung bringen zu können. Es ist die Erde unleugbar der Ort, wo die Seele des Menschen geläutert werden kann und all ihrer Schlacken sich entledigt. Es hat so nach der Aufenthalt auf der Erde insofern höchste Bedeutung für das Wesen, dass es zuvor in weitester Entfernung von Gott stand und nach Beendigung der Erdenlaufbahn in engster Gottnähe sein kann. So nicht das Wesen auf Erden eigenwillig die Entfernung von Gott wieder vergrößert. Der lange Weg hat also eine gewisse Vollendung des geistigen Zustandes gebracht, die im letzten Stadium noch erhöht werden, aber auch verringert werden kann. Die Vollendung des Geistigen im Erdenleben aber trägt dem Wesen die Anwartschaft auf das Erbe des Vaters im Himmel ein. Wer sich im Erdenleben die Gotteskindschaft erringt, ist also ein wahres Kind Gottes. Das heißt, höchste Glückseligkeit ist sein Erbe. Erschaffen und gestalten können seine höchste Lust und ein Verweilen in Gottes Nähe unaufhörlicher Glückszustand. Während die Wesen, denen die Annäherung an Gott auf Erden nicht ernstes Streben war, wohl im Jenseits sich vervollkommnen und gleichfalls noch selig werden können, jedoch niemals diesen Grad erreichen, der das Wesen zum Kind Gottes gestaltet. Immer liegt die große Gefahr nahe, dass auch das Jenseits dem Wesen nicht Erlösung bringt, sofern sein Wille, genau wie auf Erden, Widerstand entgegensetzt allen jenen Kräften, die ihm helfen wollen. Es liegt die Gefahr nahe, dass es rückschrittlich sich entwickelt und dass die Entfernung von Gott immer größer wird und sich zuletzt das Wesen dem gebannten Zustand immer mehr nähert, so nach also der undenkliche Zeiten während der Erdenlauf vergeblich war, von dem Wesen also wieder zurückgelegt werden muss und ihm wieder unsagbare Qualen des Unerlöstseins bringt. Es sind dies unvorstellbare Leiden, die dem Wesen nicht erspart bleiben können, auf dass es wieder jenen Grad erreicht, der ihm erneut die Gnade der Verkörperung als Mensch einträgt. Denn die letzte Vollendung ist nur zu erreichen durch bewusstes Streben nach Gott. In freiem Willen muss es sich Gott zuwenden, und es kann niemals zwangsweise gelenkt werden, ansonsten es nicht den Grad der Gotteskindschaft erreichen könnte, der hingebendste Liebe und tiefstes Verlangen nach Gott zur Voraussetzung hat, und dies wieder nur das Ergebnis eines völlig freien Willens ist. Höchste Gewährung himmlischer Glückseligkeit steht also dem Wesen einerseits zu und andererseits die Möglichkeit des Versinkens in tiefster Nacht. Und beides ist ihm selbst anheimgestellt. Es kann selbst wählen und also sein Wille sich entscheiden, wie sich das Leben in der Ewigkeit gestaltet. Denn immer sind es Ewigkeitsbegriffe, sowohl das Leben in Glückseligkeit als auch der Zustand des Gebanntseins in der Form. Denn letzterer ist für den Menschen gleichfalls nicht zeitlich begrenzt zu nennen. Es ist der Aufenthalt in der Form für menschliche Begriffe gleichfalls ewig, wenngleich alles Wesenhafte der endgültigen Erlösung einmal entgegengeht. Amen.